Einheit 4. Menschen und Häuser. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Häuser und Wohnungen. Häuser und Wohnungen. Ein Haus mit Garten? Ja, richtig. Ein Haus mit Garten. Eine Wohnung mit Balkon? Ja, eine Wohnung mit Balkon. Das Bad und die Toilette? Das Bad und die Toilette. Die Küche und das Wohnzimmer? Ja, die Küche und das Wohnzimmer. Klein oder groß? Nicht klein, lieber groß. Groß und hell? Ja, wirklich groß und hell. Teuer oder billig? Nicht teuer, lieber billig. Dunkel oder hell? Nicht dunkel, lieber hell. Schön oder hässlich? Nicht hässlich, sehr schön. Zu teuer? Ja, wirklich zu teuer.